Albträume sind überall und ewig. Albträume sind gefährlich und tödlich. Albträume sind überall und ewig. Albträume, du kannst du nicht. Intensiv ist dein Name, ihr Fotz. Freddy Krüger ist ein Dreck gegen mich. Ich boxe jeden Rapper weg, jeden schwulen Rapper diss ich. In seinem Albtraum komme ich und fick ihn. Hat der Rapper Angst oder ist er hart? Es ist mir egal, denn ich kenne seine Art. Ich kenne seine Gefühle. Er bezog von seinem Vater öfters Krüge. Also komme ich in dieser Gestalt mit viel Gewalt. Es gibt keinen Halt. Wenn ich zuschlag, scheppert es mächtig. Du wachst auf und du denkst, es ist zu Ende. Falsch gedacht, aufgewacht. Das erleichterte Grinsen steigert sich, du hast dich tot gemacht. Stars liegen in ihren Betten, vollgepumpt mit Schlaftabletten. Genau richtig für mich, ich komme im Traum und ficke dich. Viel Geld, viel Macht, juckt mich nicht, ich komm in der Nacht. Auch am Tag bin ich vertreten, so werden die Stars Tabletten nehmen. Komm, schlaf, sei brav, mach die Augen zu und falle ins Grab. Dort bin ich nicht, dort bin ich nicht. Fear, ich war bei Britney Spears. Und seitdem hat sie keine Haare mehr. Und redet vom Teufel, von Lucifer. In ihrem Traum bin ich ihre Mann. Mit Karrieredruck mache ich sie einfach kaputt. Schickt sie zum Mickey Mouse Club, fördert die Karriere. Sie hat keinen eigenen Witz, sie macht was ich befehle. Ich quäle sie mit heißer Glut. In der Zeitung steht sie stark an einer Überdosis im Blut. Yes, bring it on.